Und inshallah ta'ala werden wir nächstes Mal Schritt für Schritt damit beginnen, diese Weisheiten und diese tiefen Weisheiten und Hinweise aus dieser Sure zu entnehmen, inshallah ta'ala, und zu erklären, und um so zu verstehen, wie auch wir uns zu verhalten haben, sowohl in unserem persönlichen wie auch in unserem familiären Leben, mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern, in der Dauer und so weiter. Das werden wir inshallah ta'ala aus dieser Sura, wir werden diese Ansätze inshallah herauslesen. Das zum einen ein anderer Punkt, eine andere Angelegenheit, mit der wir derzeit konfrontiert sind. Ihr wisst, heute ist der 24. Dezember. Das ist für die Menschen hier, also für die Gesellschaft, für die sogenannten Christen, ist dies ein bedeutender Anlass, unter Anführungszeichen. Ihr wisst, also die kommende Nacht, das ist bei ihnen diese Weihnacht, also das Weihnachtsfest wird jetzt gefeiert in dieser kommenden Nacht. Und wir als Muslime sind natürlich damit konfrontiert, wir leben hier und wir haben Kontakt zu den Menschen hier und pflegen Umgang mit ihnen. Viele von uns arbeiten natürlich hier in der Fabrik. Also wir haben Arbeitskollegen, die nicht Muslime sind, die jetzt dieses Weihnachtsfest feiern. Die Frage ist, wie haben wir uns zu verhalten? Und ich habe in diesem Zusammenhang ein paar Zeilen einfach aus ein paar Zeilen von Ibn al-Qayyim herausgelesen, die genau auf dieses Thema eingehen, und zwar in seinem Buch Ahkamu Ahli Dhimma. In diesem Buch sagt er, in Bezug auf dieses Thema, nämlich dürfen wir ihnen alles Gute zu Weihnachten wünschen und so. Und ich erwähne das speziell nicht nur jetzt in Bezug auf uns, weil wir jetzt mit unseren Arbeitskollegen oder Nachbarn oder dergleichen bezüglich dieser Angelegenheit konfrontiert sind. Es ist leider so, und jeder, der ein bisschen die Dauer mitverfolgt und die Haltung der verschiedenen sogenannten islamischen Bewegungen mitverfolgt, der wird etwas sehen, das sehr bedrückend und sehr traurig ist. Nämlich viele, also schaut euch nur jetzt die Internetseiten an, also die Internetseiten der sogenannten islamischen Organisationen oder Bewegungen und jener islamischen Organisationen, die behaupten, die Muslime offiziell oder inoffiziell hier oder dort zu vertreten. Ihr werdet sehen, auf all diesen Internetseiten und auch in vielen Zeitungen und Zeitschriften und Erklärungen, die sie jetzt kundtun, ja, sogar ganze Delegationen werden in die Kirchen geschickt. Das kommt auch in den Ländern der islamischen Welt vor. Also sogenannte islamische Parteien und Bewegungen schicken Delegationen in die Kirche, um den Christen alles Gute zu Weihnachten zu wünschen und ihnen frohe Festtage zu wünschen, ihnen gesegnete Festtage zu wünschen und dergleichen. Das kommt leider sehr häufig vor und ihr braucht nur die Realität betrachten. Also schaut euch die Internetseiten an, ihr werdet diese Dinge sehen. Und all dies im Namen des Islam und im Namen der Hikmah, im Namen der Weisheit und im Namen der Dauer und im Namen des guten und des guten Einvernehmens und der guten Beziehungen und so weiter. Ibn al-Qayyim sagt hier: "Amma tahni'atuhum bi sha'air al-kufr al-mukhtassati bihim fa haramun bil ittifaq." Ihnen, also den Andersgläubigen, ihnen zu ihrem Gottesdienst alles Gute zu wünschen oder zu gratulieren, dies ist haram bil ittifaq. Darin sind sich alle einig. Das heißt, es besteht Einigkeit darüber, dass dies haram ist. Also, es besteht absolute Einigkeit darüber, unter den Muslimen, unter den Gelehrten des Islam, dass es haram ist, so sagt Ibn al-Qayyim, dass es haram ist, den Andersgläubigen zu ihren Festen oder zu ihrem Gottesdienst zu gratulieren oder alles Gute zu wünschen oder ihnen gesegnete Festtage oder dergleichen zu wünschen. وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ. So zum Beispiel ihnen, also Ibn al-Qayyim sagt weiter, so zum Beispiel ihnen zu ihren Festen zu gratulieren. So sagen sie zum, so sagt man zum Beispiel, فَيَقُولُ, so dass man zum Beispiel sagt, عِيدُكَ مُبَارَكَ, dein Fest sei gesegnet. Also gesegnete Weihnachten oder ich wünsche dir gesegnete Festtage, ich wünsche dir ein frohes Fest oder frohe Weihnachten oder gleichen. عيدك مبارك أو تهنأ بهذا العيد فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. Dieses Gratulieren, das man den Andersgläubigen zu ihren Festen gratuliert. Ibn al-Qayyim sagt, إن سلم قائله من الكفر, falls jener, der ihnen gratuliert, dem Kufr entgeht, also falls er durch dieses Gratulieren dem Kufr entgeht, فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. So hat er zumindest einen Haram begangen. So hat er zumindest eine große Sünde begangen. Das heißt, Ibn al-Qayyim nimmt hier nicht direkt Stellung. Er sagt, die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit ist gegeben, dass jemand, der ihnen zu ihrem Fest gratuliert, dass er durch dieses Gratulieren, durch diese Gratulation, dass er Kufr begeht. Er sagt, falls er dem Kufr entgeht, Ibn al-Qayyim sagt, falls er mit diesem Gratulieren zu ihren Festtagen, falls er dem Kufr entgeht, so ist es ein Haram. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُهَنِّئُهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ. Und es ist so, als würdest du ihm dazu gratulieren, sich vor dem Kreuze niederzuwerfen. Also vor dem Kreuz Sujud, Sajda vorzunehmen. Es ist so, als würdest du ihm dazu gratulieren, sich vor dem Kreuz, also vor der Jesus-Statue niederzuwerfen und sie anzubeten. Es ist so, als würdest du ihm dazu gratulieren. Und dann sagt er weiter, بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشَدُّ مَقْتًا مِنَ التَّهْنِئَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ. Er sagt, dies ist bei Allah, also ihnen zu ihren Festen zu gratulieren, ist bei Allah eine größere, eine gewaltigere Sünde und es ist bei Allah stärker verhasst, als jemandem dazu zu gratulieren, Alkohol zu trinken. Das heißt, wenn du zu jemandem gehst, der Alkohol trinkt und du gratulierst ihm und wünschst ihm alles Gute und sagst und beglückwünschst ihn dafür, dass er den Alkohol trinkt. وَأَشَدُّ مَقْتًا مِنَ التَّهْنِئَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَارْتِكَابِ الْفَرْجِ الْحَرَامِ وَنَحْوِهِ. Also ihnen zu ihren Festen zu gratulieren, ist schlimmer bei Allah, ist ein gewaltiger an Sünde bei Allah, und ist verhasster bei Allah, als jemandem dazu zu gratulieren, Alkohol zu trinken, oder jemanden zu töten, zu ermorden, oder irtikabul farj al-haram, oder außerehelichen Geschlechtsverkehr vorzunehmen. Ihm dazu zu gratulieren ist bei Allah weniger schlimm, so wie Ibn al-Qayyim hier sagt. Das heißt, es ist weniger schlimm, als wenn du zu jemandem gehst, der jetzt Zina begeht, der gerade außerehelichen Geschlechtsverkehr hat, und du gratulierst ihm dazu und sagst ihm, das ist wirklich gut und in Ordnung, und das heißt, du beglückwünschst ihn zu dem. Das ist bei Allah weniger schlimm, als ihnen zu Weihnachten zu gratulieren. Weil das Weihnachtsfest natürlich ein Schirk ist. Das ist eine Form der Scha'ir, das ist eine Form des Gottesdienstes. Eine Form der Ibada. In Wirklichkeit ist das Weihnachtsfest mit ihren Bäumen und ihren Kerzen und ihren Tannenzweigen und ihren Geschenken und ihren Gebeten und so weiter. In Wirklichkeit ist dies, all dies ist natürlich eine Form der Anbetung und eine Form des Gottesdienstes. Und ihnen dazu, zu ihrem Schirk zu gratulieren, ist schlimmer als all dies. Ist schlimmer als ihnen dazu zu gratulieren, Alkohol zu trinken oder den Mord vorzunehmen oder Zina zu begehen. Und dann sagt er weiter, وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا قَدْرَ لِلدِّينِ عِنْدَهُ يَقَعُ فِي ذَلِكْ وَلَا يَدْرِي قُبْحَ مَا فَعَلْ. Ibn al-Qayyim sagt, und viele von jenen, die, also frei übersetzt, die nicht viel Wissen vom Dien haben, die nicht viel Wissen vom Islam und kein gutes Verständnis des Islam haben, verfallen in diese Sünde und sie wissen nicht, wie gewaltig ihre Sünde ist. وَلَا يَدْرِي قُبْحَ مَا فَعَلْ. Und wir dürfen nicht vergessen, Ibn al-Qayyim sagt dies vor etwa 700 Jahren. Ibn al-Qayyim sagt es, viele von jenen, die kein Wissen über den Dien haben, das sagt er vor 700 Jahren. Wie sieht es dann heute aus? Das war verhältnismäßig noch irgendwo eine Blütezeit des Islam vor 700 Jahren. Und damals sagt er schon, spricht er darüber, wie oft dies vorkommt und wie gewaltig diese Sünde ist und dass die Menschen gar nicht wissen, wie gewaltig ihre Sünde ist, wenn sie sowas vornehmen, wenn sie ihnen zu ihren Festen gratulieren. Also Ibn al-Qayyim ist, soweit ich mich jetzt erinnere, im Jahre 751 verstorben, nach Hijra. Jetzt sind wir im Jahre 1425, also 700 Jahre ungefähr. فَمَنْ هَنَّأَ عَبْدًا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ كُفْرٍ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ. Wer also einem Diener, also einem Geschöpf dazu, zu einer Sünde gratuliert oder zu einer Bid'a gratuliert oder zu einem Kufr gratuliert, also zu einer Sünde gratuliert, die Kufr ist, wer einem Geschöpf dazu gratuliert, der hat sich dem Zorn und dem Hass Allahs ausgesetzt. Und das natürlich als Hinweis dafür, weil wir eben jetzt damit konfrontiert sind, und das zeigt euch auch, wie fern viele dieser Gruppierungen vom Islam sind, die behaupten, den Islam und die Muslime zu vertreten und im Namen des Islam zu sprechen und die große Dauer vorzunehmen und so weiter. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah, morgen gibt es, wie gesagt, wieder einen deutschen Dars. Wie jeden Samstag, wenn ich hier bin, gibt es diesen deutschen Dars über Fiqh. Das heißt, morgen nach dem Maghrib-Gebet, etwa um 16.15 Uhr, 16.30 Uhr ungefähr, beginnen wir mit dem Dars. 16.20 Uhr ungefähr, inshallah, müssten wir beginnen. Nach dem Maghrib-Gebet, inshallah, gleich. Es geht um den Fiqh nach wie vor. Also wir nehmen den Fiqh, das islamische Recht, durch. Wir haben begonnen mit Abwab al-Tahara, das heißt, die Reinheit und die Reinigung im Islam. Wie nimmt man die Reinigung vor? Die Waschungen und so weiter, was sind die Formen des Wassers, etc. Und wir gehen so, inshallah, den gesamten Fiqh durch. Das morgen, inshallah. Und wie gesagt, jeden Samstag, wenn ich hier bin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ja. Wie ist das jetzt auf das Thema, was wir erzählt haben, jetzt, wie ist das jetzt zum Beispiel, weißt du, in Offenburg jetzt zum Beispiel, weil bei mir ist das im Verkauf bin, ne? Ja. Direkt, aber also mit den Kunden so, dass sie zusammen, ne? Ja. Und wenn er jetzt zum Beispiel, wenn er mir köpfen wird, ne? Ja. Es ist so, ja. Natürlich, das ist eine berechtigte Frage. Zum Beispiel, ja. Die Firma selber. Zum Beispiel zwischen meinen Arbeitskollegen von meinem Chef, ja. Und jetzt mir sagt, du bist der Professor, ich sag du, ich. Ja, ja, ja. Dass man schon klarstellt, dass es nicht mein ist und so. Aber wie kann man reagieren, wenn eine Kundschaft zum Beispiel. Er sagt frohe Weihnachten oder so. Weihnachten schaut oder sogar gibt eine Hand. Ne? Ja. Ich habe keine Zeit, zum Beispiel mit den 20 Leuten heute mir jeden erzählt, ja, ja. Das ist nicht meins. Ja. Wie kann man das umgehen? Ich meine. Grundsätzlich kann man das folgenderweise umgehen. Erstens, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah verbietet euch nicht, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah verbietet euch nicht jenen gegenüber, die euch nicht um des Islam willen, also um des Din willen bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben. Er verbietet euch nicht, gute Beziehungen mit ihnen zu pflegen. Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mit ihnen guten Umgang zu pflegen und mit ihnen gerecht zu verfahren. Fürwahr, Allah liebt jene, die gerecht sind. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Das heißt, es ist auf jeden Fall möglich und angemessen und es gehört sich und es ist das Richtige und die richtige Vorgehensweise, dass man mit diesen Menschen, die sich uns freundlich nähern, die sich die guten Umgang mit uns pflegen, dass auch wir mit ihnen guten Umgang pflegen und dass wir freundlich und nett und höflich sind und ihnen lächelnd begegnen und wie gesagt guten Umgang pflegen. Und man kann das umgehen, dass man ihnen jetzt zum Beispiel, wenn die sagen frohe Weihnachten und frohe Festtage oder dergleichen, sowas darf man auf keinen Fall sagen. Aber zum Beispiel man kann teilweise das umgehen. Also in der Arbeit kann ich mir vorstellen, dass man sagt gut, wir sehen, also in der Arbeit kann man es oft auch erklären, man kann so Andeutungen machen, man kann lächelnd und scherzhaft sagen, du weißt, ich bin Moslem und für mich gibt's das nicht und für uns gibt's kein Weihnachten, wir feiern sowas nicht, aber ich wünsche dir schöne Ferien. Und inshallah sehen wir uns nach den Ferien und ich wünsche dir Gesundheit und so weiter. Aber nicht speziell zu diesen Festtagen und vielleicht auch als Verkäufer, du stehst im Geschäft und die Leute kommen und vielleicht kann man so Andeutungen machen, ja, sie, also scherzhalber, man kann oft die Dinge, wenn man die Dinge mit einem Lächeln und in einer scherzhaften Art und Weise bringt, kann man oft den Menschen etwas sagen und kann man ihnen etwas vermitteln, ohne sie zu verletzen. Das heißt, man kann ihnen scherzhaft sagen, ja, sie wissen, ich bin Moslem, also für mich gibt es zwar kein Weihnachten, aber ich wünsche ihnen auf jeden Fall also Gesundheit und dass wir uns bald wiedersehen oder dergleichen. Das heißt, dass man sich ein paar Phrasen zurechtlegt, dass man sich ein paar schöne Phrasen zurechtlegt und diese Phrasen, diese Sprüche in einer lächelnden und scherzhaften Form bringt, so dass die Leute nicht verletzt sind. Das kann man auf jeden Fall machen. Man muss aber auf jeden Fall immer umgehen, dieses Fest zu erwähnen oder ihnen zum Fest zu gratulieren oder ihnen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und diese Dinge. Das heißt, das gibt es nicht. Es gibt keinen guten Rutsch und es gibt keine frohe Weihnachten und es gibt keine angenehmen Festtage und keine gesegneten Festtage. Diese Dinge haben wir zu umgehen. Aber dass wir ihnen schöne Ferien wünschen oder dergleichen und alles Gute, ja, vielleicht vielleicht mit alles Gute sollte man, geht natürlich schon ein bisschen in Richtung Fest, vielleicht sollte man das ein bisschen vermeiden. Aber man kann auf jeden Fall, so wenn man sich ein bisschen überlegt, kann man angenehme Worte finden, ohne die Leute zu verletzen, inshallah. Und man kann, und es ist auch immer wichtig, vielleicht, dass man, auch wenn nur kurze Andeutungen macht, dass man sagt, Sie wissen also, für mich gibt's kein Weihnachten, ich bin Moslem, ich komme aus dem Lande so und so vielleicht, bei uns gibt's das nicht, wir kennen das nicht, dass man das so bringt, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall also angenehme Ferien und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und alles Schöne und ich weiß nicht was. Also wenn man sich ein bisschen überlegt, kann man viele schöne Worte finden, ohne die Leute zu verletzen. Und du kannst diese Leute gewinnen sogar. Du kannst ihnen, du vermittelst den Gedanken, aha, für die gibt's kein Weihnachten und die feiern das nicht, aber sie pflegen also guten Umgang mit uns. Also vielleicht kann man das so umgehen und das ist natürlich wichtig, dass man nicht die Leute vor den Kopf stößt und ihnen einfach, dass man ihnen mit finsterem Gesicht begegnet und kein Wort zurücksagt und einfach den Blick niederschlägt, finster und so. Natürlich, das wirkt sehr schlecht und die Leute wissen nicht warum. Und also inshallah, so kann man das irgendwie umgehen, bi'idhnillah. Das meine ich, weil es ist ja oft so, in Hochwürdigkeit, es ist ja oft so, dass sie zu wenig Zeit besorgen. Ja, sicher, ja. Wenn er kommt, zum Beispiel im Büro, sagt er, alles gut zum Fest und... Ja, ja, sicher, ja. Und jetzt du stehst da in dem Moment, weil er ist ja gerade auf dem Weg, ne? Klar, ja. Alles Gute und du ist das... Ja, vielleicht eben, wie, dass man, wie gesagt, Worte findet, um ja, das Fest zu umgehen. Also. Ja, er geht vorbei. Ja, ich weiß schon, ja. Sicher, ja. Sicher. Ja. Gut, in dem Fall, wenn er nicht einmal zu antworten. Okay, wenn du überhaupt nichts sagst, ist sowieso die Sache geregelt. Wenn er das sagt und du lässt ihn weitergehen und er ist nicht verletzt, okay. Also wenn er einfach im Vorbeigehen sagt, frohe Weihnachten und schießt an dir vorbei, okay, dann schweig. Vielleicht, das geht auch, dass man vielleicht an dem Tag ein bisschen krank ist oder was. Allahu a'lam. Also man kann immer irgendwie Auswege finden, inshallah. Aber wie gesagt, man soll die Leute halt nicht verletzen, das ist wichtig. Es ist dieser gute Umgang und diese schönen Umgangsformen, die sind sehr wichtig. Die Leute nicht zu verletzen, sie nicht vor den Kopf zu stoßen, weil das führt eigentlich dazu, dass wir die Leute dann verlieren. Und dass wir gar nichts gewinnen. Ja, ja, sicher, ja. Ja. Eben. Ja, ja. Ich weiß schon. Ja, inshallah, man muss eben einfach nur dem Beglückwünschen entgehen. Also ich meine, es ist leider eine Katastrophe, aber wie gesagt, ich habe eine Reihe von Zeitschriften gesehen und Zeitungen von sogenannten Muslimen gedruckt. Also ihr wisst, all diese muslimischen Organisationen, egal ob hier in Österreich oder Deutschland, selbst in den arabischen Ländern, viele arabische Zeitschriften, wenn du sie jetzt aufschlägst in dieser Zeit, dann findest du diese Glückwunsch-Telegramme und diese Glückwunschberichte und teilweise ist eine halbe Seite in der Zeitung nur einem großen Glückwunsch und den frohen Festtagen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und frohe Festtage und alles Gute. Und das machen Leute, die in unter Anführungszeichen der Dawa aktiv sind, die jede Woche oder jedes Monat Zeitungen herausgeben, islamische Zeitschriften. Und da sind dann die Glückwunsch-Telegramme an die Kuffar abgedruckt. Und es geht sogar so weit, dass in manchen Ländern der islamischen Welt schicken manche sogenannten islamischen Parteien, große islamische Parteien, die Millionen Mitglieder haben, schicken eine Delegation zu Weihnachten in die Kirche, damit sie dort direkt den Leuten in der Kirche alles Gute zum Fest wünschen. Auch in Bosnien, ja? Das ist natürlich, ihr wisst, das ist eine Katastrophe. Bei euch ist aber das Weihnachten nicht, ist das auch am 24. oder... Weil in Ägypten ist es zum Beispiel, es ist irgendwann im Jänner. Die Orthodoxen haben, ich glaube, am 7. Jänner, ja? 7. Jänner. Weil in Ägypten zum Beispiel gehen die Leute am 7. Jänner in die Kirche. Gehen diese sogenannten Muslime dann, diese muslimischen Parteien, rennen am 7. Jänner in die Kirche mit einer Delegation, um dort alles Gute zu wünschen. Ja. Naja, und das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist... Und teilweise, ich meine, bei mir zum Beispiel ist das sogar so, bei mir zu Hause, ich habe, also bei uns in der Nähe wohnen wohnt eine muslimische Familie, das ist ein Muslim, also er geht, ich sehe ihn immer wieder in der Moschee auch, er betet das Freitagsgebet und so, ist verheiratet mit einer Österreicherin, die auch zum Islam konvertiert ist, aber jetzt zum Beispiel, wenn du an ihrem Fenster vorbeigehst, dann siehst du Weihnachtsbäume auf die Fenster gezeichnet, diese leuchtenden Weihnachtsbäume, und diese sogenannten Engelchen sind aufs Fenster gezeichnet, die leuchten auch in der Nacht, und im Fenster sind die Kerzen und die Tannenzweige und der Weihnachtsbaum. Weiß nicht, was machen sie dann? Und dann ich weiß, sie zum Beispiel, das Kind lernt Koran und lernt Tajweed dort zu Hause. Und die Mutter lernt mit dem Kind auch, also zwingt das Kind sogar, also hält das Kind immer wieder dazu an, Koran zu lernen. Was machen sie? Legen sie dann am jüngsten Tag einen Koran unter den legen sie dann zu Weihnachten einen Koran unter den Weihnachtsbaum oder was? Ich meine, das ist absurd natürlich. Ja, und vor allem Desinteresse, weil das Wissen ist ja da, aber die Leute kümmern sich halt nicht. Traurigerweise, was der heute so besonders, wenn sie so ein Internet oder was, was die westlichen Zeitschriften müssen schauen. Ja, ja. Für Islam gibt es ja immer irgendwelche andere Worte. Ne? Auf der Seite Islam steht die Schiiten zum Beispiel. Ja, sicher, ja. Ist der Fernseher, was er zeigt hat, was er sehe. Ja, sicher, wie. Die ganzen noch. Ja, sicher. Die lassen, natürlich, die lassen Leute im. Ja, sicher, ja. Das machen die natürlich absichtlich. Die holen auch Leute, die den Islam in einer Weise darstellen, so dass die Leute genug haben. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sicher, und vor allem die Europäer wissen das nicht. Ja, ja. Sie holen auch immer wieder die Sufis zum Beispiel ins Fernsehen und sie versuchen den Islam in einer Weise darzustellen, wie ihnen das gefällt natürlich. Und ja, das ist klar. Inshallah. In Ramadan war auch so. Am bosnischen Sender, ne? Ja. Meine Schwiegermutter hat angerufen und gesagt, super, ich habe super Sender gefunden, weißt du? Bosnische, das ist super, die Kind, weißt du, lest Koran und was weiß ich, ja. Schaut, die haben Sahar oder wie heißt die Sache. Boah. Ja, alles andere. Ich habe sofort zurück angerufen, du ausschalten. Ausschalten. Weißt du, das ist ja nicht Islam, weißt du? Das ist ja besonders bei Leuten, was ein bisschen weniger auskennt. Ne? Ja. Das ist ganz leicht, dass da einer geht, ne? ohne zu wissen. Ne? Sicher, man entkommt dem nur, ich meine, heute, das Problem ist so, man entkommt diesem Jahl nur durchs Lernen. Also es geht nicht anders. Ich meine, diese Menschen zum Beispiel hier, am jüngsten Tag, nicht die Europäer hier, die Europäer, die sind am jüngsten Tage verantwortlich. Am jüngsten Tage werden sie gefragt, warum seid ihr nicht Muslime geworden? Und jemand, der nicht Muslim wird heutzutage hier im Westen und als Nicht-Muslim verstirbt, es ist unsere Aqida, dass er für ewig in die Hölle geht. Jeder hier. Auf jeden Fall. Er ist nicht entschuldigt. Warum? Weil er theoretisch die Möglichkeit hat, das Wissen zu erlernen. Aber er muss sich bemühen, er muss forschen, er muss suchen, er muss lernen. Wir sind heute, ich meine, schau, wie viel Zeit verbringen die Menschen heute damit, irgendeinen Abschluss zu machen. 12 Jahre bis zur Matura. Und nach dem sogenannten Abitur oder Matura. Und dann beginnt das Studium. Wisst ihr, erster Studienabschnitt, zweiter Abschnitt, Magister und Doktor. Die Leute studieren 20, 30 Jahre oder mehr. Alles für die Dunya. Wie viel Zeit nehmen sie sich, wenn sie sich einen Bruchteil dieser 20 oder 30 Jahre nehmen, einen Bruchteil, um zu forschen, wozu sie auf dieser Welt sind und was Allah von ihnen will und was die wahre Religion oder der wahre Dien ist. Würden sie es finden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Muslime. Die Muslime sind heute auch diesen Fitness ausgesetzt. Es gibt so viele verschiedene Richtungen, die sich zum Islam bekennen, aber mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben. Und die Muslime verfallen diesen Richtungen und gehen in die Irre. Aber auch die sind am jüngsten Tage nicht entschuldigt. Sie sind nicht entschuldigt, weil sie ja auch, wenn sie sich bemühen und forschen und suchen und lernen und lesen und fragen, dann würden sie es herausfinden. Aber man nimmt sich nicht die Zeit. Der Islam, das kommt ganz am Schluss, wenn man, das ist so eine Freizeitbeschäftigung. Auch in der Freizeitbeschäftigung ist es eine unserer letzten Freizeitbeschäftigungen. Das heißt, wir leben in erster Linie für unseren Beruf, für unser Studium, für unseren Job, für unsere Karriere. Dann kommt die Freizeit und die Familie. Und dann, wenn in dieser Freizeit ein bisschen Zeit bleibt, dann kommt der Islam. Natürlich, so findet man nicht die Wahrheit. So verfällt man dann irgendeiner fehlgeleiteten Richtung und bildet sich ein, das sei der Islam. Und geht in die Irre. Aber die Verantwortung ist da am jüngsten Tag. Weil man könnte lernen, das Wissen ist da. Die Menschen, die unterrichten, sind da. Man muss eben vergleichen, man muss forschen. Jemand, der forscht und sucht und lernt und sich bemüht, die Wahrheit zu finden, der findet sie auch. Angst ist so wie zum Beispiel der Italiener,